erster das ganze Volk ging über den Jordan. Dann sprach Gott zu Josua. Zweiter wähle 12 Männer aus dem Volk. Jeder Stamm soll einen Mann geben. Dritter sagt ihnen, nimm 12 Steine aus dem Jordan. Die Priester standen dort. Bringt die Steine zum Lagerplatz. Dort werdet ihr heute schlafen. Vierter Josua rief die 12 Männer. Er wählte sie aus den Israeliten. Jeder Stamm gab einen Mann. Fünfter Josua sagte zu ihnen, geht vor der Lade Gottes. Geht in die Mitte des Jordan. Jeder soll einen Stein auf die Schulter nehmen. Das sind 12 Steine für die 12 Stämme Israels. Sechster, diese Steine sind ein Zeichen für euch. Später werden eure Kinder fragen, was bedeuten diese Steine für uns? Siebter, ihr sollt antworten, das Wasser im Jordan hörte auf. Die Lade Gottes ging durch den Jordan. Das Wasser stand still. Diese Steine sind eine Erinnerung für Israel. Das ist für immer. Achter, die Israeliten taten, was Josua sagte. Sie nahmen 12 Steine aus dem Jordan. Gott hatte es Josua befohlen. Sie trugen die Steine zum Lagerplatz. Dort stellten sie die Steine auf. Neunter Josua stellte auch 12 Steine im Jordan auf. Dort standen die Füße der Priester. Sie trugen die Lade Gottes. Die Steine sind bis heute dort. Zehnter, die Priester standen mit der Lade im Jordan. Sie blieben dort, bis alles fertig war. Gott hatte Josua alles gesagt. Josua sagte es dem Volk. Das Volk ging schnell über den Jordan. Elfter, das ganze Volk war über den Jordan gegangen. Dann gingen auch die Lade Gottes und die Priester hinüber. Sie gingen vor dem Volk her. Zwölfter, die Männer von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse gingen voran. Sie waren bereit für den Kampf. Mose hatte es ihnen gesagt. Dreizehnter, etwa 40.000 Männer waren bereit. Sie zogen vor Gott in den Kampf. Sie gingen in die Ebene von Jericho. 14. An diesem Tag machte Gott Josua wichtig. Die Israeliten ehrten Josua. Sie ehrten ihn wie Mose. Das war sein ganzes Leben lang so. 15. Dann sprach Gott zu Josua, 16. befiehl den Priestern, sie sollen aus dem Jordan kommen. Sie tragen die Lade Gottes. 17. Josua befahl den Priestern, kommt aus dem Jordan heraus. 18. Die Priester trugen die Lade Gottes. Sie kamen aus dem Jordan. Ihre Füße waren auf trockenem Land. Dann kam das Wasser im Jordan zurück. Es floss wieder wie vorher. Das Wasser trat über die Ufer. 19. Das Volk kam am 10. Tag des 1. Monats aus dem Jordan. Sie lagerten in Gilgal. Das war östlich von Jericho. 20. Josua stellte die 12 Steine in Gilgal auf. Sie waren aus dem Jordan. 21. Er sprach zu den Israeliten, eure Kinder werden später fragen, was bedeuten diese Steine? 22. Dann sollt ihr euren Kindern sagen, die Israeliten gingen hier trocken über den Jordan. 23. Gott, euer Herr, machte das Wasser trocken. Ihr konntet hinübergehen. Gott, euer Herr, tat das auch am Schilfmeer. Er machte es trocken, bis wir hindurch waren. 24. Alle Menschen sollen wissen, Gott ist sehr stark. Ihr sollt Gott, euren Herrn, ehren. Das sollt ihr immer tun.